Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo liebe Zuhörer zur Episode Schnelle Ordnung in der Wohnung. Heute geht es darum, wie schaffe ich meine Wohnung schnell, ordentlich und sauber zu bekommen. Anders wie bei SOS, ich bekomme Besuch, geht es darum, für mich Ordnung zu schaffen, wobei natürlich der tolle Nebeneffekt ist, dass ich dann auch lieber wieder Besuch in meine Wohnung lasse. Ich habe mir 6 Punkte notiert, die wir der Reihe nach erledigen sollten. Erstens, Müll zusammentragen. Also bitte lauft durch eure ganze Wohnung und sammelt den Müll zusammen. Das heißt, leere Flaschen, Zeitschriften, die gelesen worden sind oder sonstige Dinge, die einfach, also sonstiger Müll, der einfach rumliegt. Zusammentragen und wegschmeißen. Zweitens, Dinge an ihren Platz bringen. Das heißt, Schuhe, die im Wohnzimmer stehen, ins Schuhregal in den Flur stellen, Kleidung, die rumliegt, in die Wäsche werfen oder natürlich, wenn es frische Kleidung ist, zusammenlegen, in den Schrank räumen und Geschirr in die Spülmaschine räumen und natürlich alle sonstigen Dinge an ihren Platz zurückbringen. Alle Dinge, die keinen Platz haben, beziehungsweise die schon an ihrem Platz sind, aber die Flächen zum Putzen zustellen, müssen an einen zentralen Ort gebracht werden. Das heißt, wir nehmen eine Klappbox und stellen da alle Dinge rein, die im Weg für den Putzlappen sind, zum Beispiel Dinge auf dem Couchtisch, wie eine Kerze oder sonstige Dekoartikel oder auch im Regal die Dinge, alle in die Klappbox. In die zweite Klappbox kommen Dinge, die keinen Platz haben. Das heißt, wir waren unterwegs, haben kostenlose Proben mitgenommen, Zeitschriften oder einfach neue Sachen, die noch keinen Platz haben. All die Dinge kommen in eine zweite Klappbox. Dann müssten alle Oberflächen frei sein und da kommen wir schon zu Punkt 4, Oberflächen abwischen. Hierzu nehmen wir einen feuchten Lappen und einen trockenen Lappen. Erst wischen wir alles feucht ab und dann trocknen wir im Anschluss die Fläche wieder ab. Dazu gehört noch ein Putzeimer mit Wasser und Allzweckreiniger, damit wir den feuchten Lappen einfach ein paar Mal auswaschen können. Fünftens, Dinge zurückstellen. Das heißt, wir nehmen die erste Box und räumen die Dinge, die da drin sind, wieder zurück. Die Kerze kommt auf den Couchtisch, die Fernbedienung kommt auf den Couchtisch oder was ihr da alles habt. Das geht noch relativ schnell. Anders sieht es bei der zweiten Box aus. Die zweite Box ist mit Dingen gefüllt, die noch keinen Platz haben. Das heißt, die müssen wir ausmisten und den Dingen, die keinen Platz haben, einen Platz zuweisen. Das kann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zur größten Not müssten wir die Box erstmal beiseite stellen und uns aber direkt einen Termin machen, wann wir die ausmisten. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, Punkt 6, die Wohnung saugen. Das heißt, der ganze Schmutz, der von den Regalen, Couchtisch und Esstisch runtergefallen ist, muss aufgesaugt werden. Und dann sind wir schon fertig. Natürlich könnt ihr das alles noch ergänzen, zum Beispiel mit einem kleinen Kloputz. Oder wenn ihr euch an die Küche wagt, auch mal so Sonderaufgaben machen, wie Kühlschrank ausputzen oder Gefrierschrank mal wieder abtauen. Ja, ich habe es heute probiert, gerade eben. Um 18.06 Uhr habe ich losgelegt. Ich habe mir folgende Zimmer vorgenommen. Wohnzimmer, Esszimmer, Bad inklusive Klo und Flur. Das heißt, wenn Besuch kommen würde, wäre da dann aufgeräumt, weil das sind die ganzen Zimmer, die der Besuch sehen würde. 18.06 Uhr ging es los. Ich habe den Müll zusammengetragen, ich habe die Dinge an ihren Platz zurückgebracht, ich habe die Dinge in die Klappboxen getan, die Oberflächen abgewischt, die Dinge zurückgestellt, die paar Dinge ausgemistet und anschließend noch gesaugt. Um 18.45 Uhr war ich fertig. Das heißt, nicht mal eine Dreiviertelstunde, bis die Wohnung top aussah. Meine Erkenntnisse heraus, ich war Sehr überrascht, wie schnell das alles ging, hätte ich nicht gedacht. Ich war begeistert, wie toll alles aussah, wie aufgeräumt und sauber es ist. Und ich war ganz schön entrüstet, wie es an manchen Orten aussah, wie lange da schon nicht mehr gewischt wurde, also Staub gewischt. Das war mir sehr unangenehm und ich bin nun froh, dass ich es gemacht habe. Bei WordPress werde ich auch noch ein Vorher-Nachher-Foto posten, damit ihr mal wisst, wie es bei mir vorher-nachher aussah. Ja, und die Belohnung kam direkt danach. Mein Mann kam rein und hat gesagt, wie er sich freut, dass es so ordentlich in der Wohnung ist. Das war natürlich sehr schön. Und meine zweite Belohnung kommt jetzt, und zwar gehen wir zu Freunden und werden mit denen schön zu Abend essen und ein bisschen feiern. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich jetzt mit gutem Gewissen feiern und das Restwochenende genießen kann. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim schnellen Putzen von eurer Wohnung. Tschüss!